Pfarrer Heinrich, ein Mann mit einer geheimen Vorliebe für das Verbotene, hatte sich entschlossen, heute Abend seine dunkleren Begierden zu erforschen. Er verließ seine Pfarrwohnung und machte sich auf den Weg in die Stadt, wo sich in einer abgelegenen Ecke ein berüchtigter schwuler Puff befand. Mit klopfendem Herzen betrat er das Etablissement, das von einem schwachen, roten Licht erhellt war, Die Luft war schwer von Parfüm und dem Geruch von Sex Heinrichs. Augen brauchten einen Moment, um sich an das schummrige Licht zu gewöhnen. Doch als sie es taten, sah er sich von attraktiven Männern umringt, die ihm lüsterne Blicke zuwarfen. Willkommen, Para, flüsterte einer von ihnen, ein Mann mit einem durchdringenden Blick und einem charmanten Lächeln. Was kann ich für Sie tun? Heinrich schluckte schwer und spürte, wie die Vorfreude in ihm aufstieg. Fickt mein enges Arschloch, ihr Scheißsünder, schrie er plötzlich, seine Stimme ein wildes Kreischen, das durch den Raum hallte. Die Männer um ihn herum zogen überrascht die Augenbrauen hoch. Doch dann breitete sich ein wissendes Grinsen auf ihren Gesichtern aus. Sie wussten, dass sie es mit einem besonderen Gast zu tun hatten. Einem, der seine tiefsten Wünsche und Begierden ausleben wollte, ohne Rücksicht auf seine Rolle in der Gesellschaft. Heinrich wurde von kräftigen Händen gepackt und auf ein großes Bett gezerrt. Die Männer um ihn herum begannen, ihn zu entkleiden. Ihre Finger glitten über seine Haut und entfachten ein Feuer, der Lust in ihm erstöhnte und wang sich unter ihren Berührungen. Seine Stimme ein ständiges Kreischen und Flehen nach mehr. Ja, fickt mich, ihr Scheißsünder, schrie er wieder. Seine Stimme heiser vor Verlangen, fickt mein enges Arschloch, bis ich nicht mehr kann. Die Männer kamen seiner Bitte nur allzu gerne nach und der Raum erfüllte sich mit den Geräuschen ihrer Leidenschaft und Heinrichs ekstatischen Schreien. In diesem Moment war er nicht mehr der respektierte Pfarrer, sondern ein Mann, der seine tiefsten, dunkelsten Wünsche auslebte, ohne Scham oder Reue.